Du bist Ausländer, Moruk? Du kommst nie in einen Club rein? Hast keinen Bock auf Arbeitsamt und hast Stress mit Cops? Du scheißt auf Laufband und Crosstrainer? Hast keinen Bock auf Duschen nach dem Training? Du stehst nicht auf gemischte Sauna? Dann komm zu uns ins Mac Atzenfit. Wir haben 25 Stunden lang auf. Und was kostet der Spaß? Der Spaß kostet 12,34 €. Was? 1, 2, 3, 4? Sogar du kannst es dir merken. Komm zu uns in Mac Atzenfit. Dann wirst du Atzenfit. Biatch!